Die ausländischen Massenmedien berichteten jüngst über die revolutionäre Tätigkeit von Genossen Kim Jong-un. Die Nachrichtenagentur TASS und die Internetnachrichtenagentur Gazeta.ru von Russland, die Internet-Homepage Fan Chiwang und der Hongkonger Satellitenfernsehsender Phoenix von China, die japanische Nachrichtenagentur Gyodo, die indische Internetnachrichtenagentur Voice of Millions und die Internet-Homepages des Nationalen Sozialideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo und des Afrikanischen Komitees für die Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk, mit dem Sitz in Nigeria, teilten mit, dass Genosse Kim Jong-un den Kommandostab des 966. Großen Truppenverbandes der koreanischen Volksarmee inspiziert hatte. Die Internet-Homepage des nigerianischen Nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees meldete neben dieser Nachricht, dass in Anwesenheit von Kim Jong-un das Festkonzert des verdienten staatlichen Chorensembles zu seinem 70. Gründungstag stattfand.